Als der Abschied kam, weinten alle. Raskolnikow war in den letzten Tagen sehr nachdenklich, fragte viel nach der Mutter und war ihretwegen in ständiger Unruhe. Der Gedanke an sie quälte ihn sehr, was wiederum Dunja beunruhigte. Als er die Einzelheiten über den krankhaften Zustand der Mutter erfahren hatte, wurde er sehr finster. Zu Sonja war er in der letzten Zeit aus irgendeinem Grunde auffallend wortkarg. Sonja hatte sich schon längst mit Hilfe des Geldes, das ihr Svidrigailow gegeben hatte, für die Reise vorbereitet und machte sich fertig, der Abteilung von Sträflingen, mit denen er verschickt werden sollte, zu folgen. Darüber war zwischen ihr und Raskolnikow niemals ein Wort gewechselt worden, doch beide wussten, dass es so sein werde. Beim letzten Abschied lächelte er eigentümlich bei den heißen Beteuerungen der Schwester und Rasumichins über ihre aller glückliche Zukunft, sobald er die Zwangsarbeit abgebüßt habe, und sagte im Voraus, dass der krankhafte Zustand der Mutter bald mit einem Unglück enden würde. Er und Sonja traten den Weg nach Sibirien an. 2 Monate später heirateten Dunetschka und Rasumichin. Die Hochzeit war traurig und still. Unter den Eingeladenen waren auch Porfiri und Sosimow. In der letzten Zeit hatte Rasumichin das Aussehen eines fest entschlossenen Menschen gewonnen. Dunja glaubte, dass er alle seine Pläne verwirklichen werde, und wie hätte sie auch nicht daran glauben sollen. In diesem Menschen zeigte sich ein eiserner Wille. Unter anderem besuchte er wieder die Vorlesungen an der Universität, um sein Studium abzuschließen. Beide schmiedeten Pläne für die Zukunft. Beide rechneten fest darauf, in 5 Jahren nach Sibirien übersiedeln zu können. Bis dahin verließen sie sich auf Sonja. Pulcheria Alexandrowna gab der Tochter mit Freuden ihren Segen zur Heirat mit Rasumichin. Nach der Hochzeit aber wurde sie anscheinend noch trauriger und sorgenvoller. Um ihr eine Freude zu machen, teilte ihr Rasumichin unter anderem auch die Geschichte von dem Studenten und seinem greisen Vater mit und auch, dass Rodja Verbrennungen erlitten habe und sogar krank war, als er im vorigen Jahr 2 Kinder vor dem Flammentod gerettet hatte. Beide Mitteilungen versetzten die verstörte Pulcheria Alexandrowna fast in einen verzückten Zustand. Sie redete ununterbrochen darüber, sprach Leute auf der Straße an, obwohl Dunja sie ständig begleitete. Selbst in Omnibussen und in Läden brachte sie, wenn sie nur einen Zuhörer fand, das Gespräch auf ihren Sohn, auf seinen Artikel und darauf, wie er einem Studenten geholfen habe, wie er bei der Rettung der Kinder aus der Feuersbrunst Brandwunden davongetragen habe und so weiter und so weiter.